United Kids. Nein. Radio Show. Jeden zweiten Sonntag im Monat. Punk und Hardcore. 14 bis 15 Uhr. In der Mutterform. United Kids, die Punk- und Hardcore-Radio-Show im Bermudafunk, dem freien Radio Rhein-Neckar in Mannheim auf der 89,6 in Heidelberg auf der 105,4 oder weltweit im Livestream unter www.bermudafunk.org. United Kids läuft immer am zweiten Sonntag im Monat von 14 bis 15 Uhr und so auch heute am 11. Juni 2023. Ihr hört uns live oder in der Wiederholungssendung. Neben mir im Studio ist wieder Dr. Tobi. Doktor. Er ist zurückgekehrt in den Schoß des heißesten und stickigsten Radiostudios in der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar oder vielleicht sogar deutschlandweit. Wahrscheinlich, Mannheim ist ja auch einer der heißesten Orte hier. No pun intended. ihr habt kein Tinnitus, ihr habt gerade gehört. Eine geile Punkband aus Japan, MV. Die haben eine Sex-Song-EP rausgebracht auf einem französischen Label, Kick Rock Records. Der Song hieß Brainwash und bei mir gibt es beide Daumen hoch, auch wenn es sich angehört hat wie ein Staubsauger in der Badewanne aufgenommen. Aber das muss man auch erstmal schaffen. Das ist halt richtiger Punk. Kriegen die in Japan auch echt ganz gut hin. Mit was fangen wir so richtig an? Wir sind jetzt nach langer Zeit, nach Wochen wieder hier vereint im Studio. Ihr erinnert euch, im Mai mussten wir auf Tobi verzichten, da haben wir euch das Pfingstfest-Special gesendet. Und im April, Tobi und ich senden ja eigentlich immer live, außer wenn es gar nicht geht. Und im April ging es gar nicht. Da haben wir für euch mit viel Liebe die Sendung vorproduziert. Und aufgrund eines technischen Defekts ist die dann aber gar nicht gelaufen. Weil Tobi und ich nämlich im Urlaub waren, getrennt voneinander, aber im Herzen vereint. Und ich war, während ihr nicht die April-Sendung hören konntet, in Valencia. Da habe ich einen wunderschönen Urlaub verbracht und deswegen euch jetzt auch quasi als kleines Mitbringsel ein paar Bands aus Valencia zurück mitgebracht. Auf die erste Band bin ich gestoßen, weil ich mich in Valencia spontan tätowieren lassen und dann mit dem Tätowierer ins Gespräch gekommen bin und der mir erzählte, dass er nämlich auch in verschiedenen Bands spielt und zusammenwohnt mit Leuten, die die Woche vorher in Mannheim am Alter gespielt hatten. Aber ich habe vergessen, wie diese Bands hießen im April. Final vielleicht? Ja, das kann sein. Mhm. Und Hogar oder so? Ja, Hogar. Ja, genau. Witzig. Die auch Welt, hier schon gelaufen die in der Welt, Radiosendung. Die Welt ist ein Dorf. Moment. Und Javi, der tätowiert nicht nur mega geil, sondern der macht auch gute Musik. Und deswegen hört ihr jetzt von Javis Band Presagio Valencia Criminal. We'll be right back. visto llorar. Te aprendí sudando, ya no puedes más. Desde estos barrotes ya no ves el mar. Bands aus Valencia waren das Presagio mit Valencia Criminal und danach haben wir gehört La Culpa, die so ein bisschen ruhiger, bisschen melodischer, sommerlicher, haben gerade Ende April ein Album veröffentlicht, Quando Amanece heißt es und der Song, den wir gehört haben, Tu Cara Idiota, dein Idiotengesicht. Sowas wie ein Backpfeifengesicht. Weiß ich nicht, mir war der Ausdruck bisher nicht bekannt. Schön. Also beides mal Daumen hoch für Valencia. Und von Valencia geht's in so eine anders irgendwie spanisch geprägte Stadt nach Los Angeles, USA. da hatten wir auch schon viele Bands, die dann spanisch gesungen haben. Habe ich diesmal aber nicht dabei. Aber eine Suppe ist es trotzdem. Alle Leute kennen sich und alle Leute machen irgendwie Sachen zusammen. Und zwar habe ich jetzt zwei Bands, die beide auf We Fry Records veröffentlichen. Ich habe das schon mal versucht auszusprechen und bin immer nur bei irgendwas mit frittiert gelandet. Ja, das sind so Sachen, die so doppelt, so wie refried beans. Und kann man auch Snickers refryen? Weiß ich nicht. Naja, egal. Auf jeden Fall kommt jetzt eine Band, die noch kein Album veröffentlicht hat, aber bald eins veröffentlichen wird. Und da spielt jemand mit, der beziehungsweise der Kopf hinter Vagues ist. Und das war letztes Jahr, glaube ich, mit einer meiner Platten des Jahres, falls sich die lieben Hörer und Hörerinnen erinnern. Genau, und er hat ein neues Projekt, 2M80, einen Song veröffentlicht, bald eine Platte auf Refry Records und danach gibt's noch eine Band mit einer richtigen Platte, Scam Likely. Jetzt muss ich aber natürlich erst noch den Regler hochziehen und dann... Dann kommt die Musik. Ready? 1, 2, 5, 6, 7, 8. Let's not but say we did. We'll be right back. Scam likely, lasst euch nicht scammen. United Kids werdet ihr nicht gescammt, da kriegt ihr die guten Songs, die guten Hits und ja, die Band heißt so wie die Platte, ist rausgekommen auf Refry Records und ich glaube, von den, wie sagt man so, entspannten sommerlichen Klängen gehen wir jetzt woanders hin? Nee, ich finde es mega sommerlich. Na jetzt sozusagen im Anschluss. Ja. Achso, okay. Auch mega sommerlich. Okay. Ich sag nichts. Hä? Ich find Eus immer sommerlich. Okay, vielleicht. Dann suche ich das nächste Mal Winter-Eu. Es kommt jetzt ein sommerlicher Doppelpack für Leute, die gerne auch mal ein kurzärmeliges Polohemd tragen. Gibt es Leute, die langärmeliges Polohemd tragen? Nee, aber so diese Ben Sherman karierten Hemden. Langärmelig? Ah, ja, genau. Also für Leute, die gerne mal ein kurzärmeliges Hemd mit oder Shirt mit Kragen tragen, kommt jetzt von The Chisel aus London der neueste Smash It, Cry Your Eyes Out. You can't change the universe. war der Sommeroi. Sommeroi. Bist du jetzt überzeugt, Tobi, dass das sommerliche Musik ist? Ja. Er lügt, ohne rot zu werden. The Chisel aus London, Cry Your Eyes Out, eine gerade veröffentlichte Single. Und als zweites haben wir gehört Beton Armee aus Montreal in Kanada. L'Union Fait La Force, die haben gerade eine EP veröffentlicht auf einem Label, das wir in den letzten Monaten immer wieder lobend erwähnt haben hier in der Sendung, und ich kann es auch heute nur tun. Es handelt sich um Roachleg Records aus New York. Da sind in den letzten Wochen sehr viele, sehr coole neue Sachen veröffentlicht worden. Auch Demos von Bands, von denen ihr wahrscheinlich noch nie gehört habt. Deswegen lohnt sich immer der Blick auf die Neuveröffentlichung von Roachleg Records. Oder uns halt hören. Oder einfach uns hören. United Kids. Dann bekommt in ihr Mutterfunk. Das kuratiert. Kuratiert, natürlich. Wir bleiben in Montreal und wir bleiben bei einem tollen Label. Symphony for Destruction haben wir eigentlich mittlerweile jedes Mal hier in der Sendung mit irgendeiner Platte. Das tolle Label aus der Bretagne in Frankreich. Jetzt kommt eine Band, wie gesagt, aus Montreal, Ouzo, mit Leuten, die nicht nur aus Montreal kommen, sondern auch aus Algerien und aus Kolumbien. Und sie singen auf Arabisch. Und die zweite Band, die kommt, ist auf dem gleichen Label rausgekommen, kommt aber aus Bremen und singt auch auf Arabisch. Das ist krass, was es heutzutage alles gibt, ne? Ja, das waren Sanjir aus Bremen mit Hamdullah und die singen natürlich nicht in Arabisch, sondern in Urdu, Farsi und Punjabi. Richtig geil. Richtig geil. Uff de Kopf. Uff de Kopf. Uff de Kopf. In die Ohren hört ihr, was hört ihr? United Kids. Die Tobi und Carmen Show. Die Tobi und Carmen Show. Ja, Punk und Hardcore im Bermuda-Funk, dem freien Radio im Rhein-Neckar-Kreis. Genau. Nein, nicht nur im Rhein-Neckar-Kreis. Wie sagt man denn? Wie sagen wir denn? Im Rhein-Neckar? Freies Radio Rhein-Neckar. Freies Radio Rhein-Neckar. So, ihr merkt, die Hitze steigt uns zum Kopf und nicht nur dahin. Und, aber kein Wunder, denn ihr hört die Sendung vom 11. Juni 2023. Es hat jetzt bereits apokalyptische Temperaturen draußen. Ihr hört es im Hintergrund, es rumpelt schon, die Sommergewitter kommen. Die Sommergewitter, der Klimawandel rumpelt durchs Gebäude. Deswegen wird es Zeit, noch mehr Sommerhits zu spielen. Die Ansage war jetzt gerade so, wie wenn in der Zeitung so Klimakatastrophe, der Hitzesommer und unten drunter so ein Foto von Menschen im Freibad. Ungefähr so meine Überleitung gerade. Vor allem für mich ist es dann der Hitzesommer. Ja, Tobi, der nächste Song ist zweifelsohne ein Hit, denn es ist ein Doppel-Tobi und Carmen-Song. Ausgesprochen haben wir beide, die gleiche Band, den gleichen Song mitgebracht. Miss España. Aber ich habe abgesehen. Aus España. Ich hab gedacht, so, die Platte kommt aus La Vida, kommt auf La Vida, es muss raus. Und dann habe ich gewusst, Carmen hat den Song dabei. Ich bin ein offenes Buch. Mi Amplificador heißt der Song. Ich glaube, wir spielen ihn jetzt mal besser, bevor hier noch mehr Boomer Karlauer rausgehauen werden. Piensas que tú lo vas a hacer mejor. So, Tobi, das war ein Lied über Leute wie dich und mich. Punks definierst du in meiner Wochenend-Punks. Nicht mal das. Nicht mal wer das. Einmal im Monat, erster Sonntag im Monat, 14 bis 15 Uhr Punks. Zweiter, Entschuldigung. Die Hitze, ihr wisst die Hitze. Als erstes habt ihr Miss España gehört. Die sind aus Madrid in Spanien. Niebla Mental heißt das Album. Das ist das, was der Tobi, worunter Tobi und ich heute auch leiden. Mentaler Nebel. Ist gerade bei La Vida es un Muse rausgekommen. Und danach habt ihr Hess aus Panama gehört. Punks de fin de semana, die Wochenend-Punks, von der Platte Panamaniacs. Extrem Anwärter auf Cover des Monats für uns. Und was ich spannend finde, ist, hier, ich konnte nicht rausfinden, aus welcher Stadt in Panama die sind, aber diese Platte ist so eine, wie soll ich sagen? Panama-Stadt? Möglich. So eine quasi Teile. Der Bass, das Schlagzeug und die Vocals wurden in Panama-Stadt aufgenommen. Die Gitarren in Costa Rica, das wurde gemischt in Chile, dann in Massachusetts gemastert. quasi das Artwork, hat das Design hat jemand aus Kolumbien gemacht und dann sind sie bei Discos Enfermos in Barcelona rausgekommen. Wenn das Punk. Keine internationale Punk-Freundschaft ist, dann ja. Weiß ich auch nicht. Früher gab es doch die... Gott, wie hieß es nochmal? Rockproduktion. Jetzt gibt es vielleicht die internationale Punkproduktion. Möglich. So als Label. Möglich. Guter Labelname auch. Möglich. Wir bleiben jetzt ich aber. Ich frage mich, ob die einzelnen Aufnahmespuren dann auch per Punkpost durch Lateinamerika transportiert worden sind. Das wäre so lustig. Mit aufgeklebten Briefmarken, die sozusagen nochmal mit Uhu drüber gestrichen wurde, damit man die wieder benutzen kann. Diesen Trick verraten sie euch nie. Wir bleiben auf dem gleichen Label, Discos Enfermos. Die haben die letzten Monate ein paar sehr gute Scheiben rausgebracht und jetzt wird's, ich weiß gar nicht, so ein bisschen auch wieder oik, hardcoreig, keine Ahnung. Auf jeden Fall gut. Sentimiento Fatal heißt die Band und wir bleiben dann danach nochmal in Spanien. Hei, hei, hei. Wenn oder ein Kerl, man ja Kontakt in diesem. das waren doch auch schöne, entspannte, sommerliche Klänge für den See mit einem Cocktail. Mit Saft. Das war eine Band aus, ich würde tippen, dem Baskenland, weil die irgendwie auf Baskisch singen, denke ich. Man kann es ja nicht aussprechen. T-A-T-X-E-R-S. TX-Kombination. TX, wie spricht man das aus? Ja. Aber coole Platte auf Flexi Discos rausgekommen, auch ein tolles Label aus Spanien. Ja, damit lassen wir es jetzt aber auch mal da. So, ne? Jetzt wird es gleich ein bisschen unsommerlich. Es ist quasi ein Musikwunsch. Ich muss ganz kurz ausholen. Als ich heute Morgen zu Hause rechtzeitig und ohne jeglichen Zeitdruck die Sendung vorbereitet habe, hat sich Stefan, mein Mitbewohner, alter Weggefährte von Tobi und langjähriger Freund der Sendung, eingemischt. Der will sich nämlich dann auch immer Songs wünschen und meistens lehne ich die ab, weil die nicht unseren Qualitätskriterien entsprechen. Dann hat er gesagt, wir müssen ein bisschen unser Portfolio diversifizieren, weil, ich zitiere, Tobi und du, ihr mögt halt so Musik für Leute, die enge Hosen tragen. Ich konnte ihm nicht ganz folgen, da hat er nochmal versucht, es zu erklären und dann konnte ich vorher gesagt, hat, ihr spielt halt so Musik für Leute, die ein ganzes Gehirn haben und ich mag Musik für Leute, die nur ein halbes Gehirn haben. Also ich spiele nur Musik für Leute mit engen Hosen und einem halben Gehirn. Deswegen hört ihr jetzt gleich ein Lied, das Stefan für euch ausgewählt hat, für Leute mit halbem Gehirn. Und danach ein Lied, das ich für euch ausgewählt habe, für Leute mit einem Vogelgehirn. Super. Fahr ab, Tobi. Fahr ab. Thank you. stuck in plaster. Hereafter, hereafter, hereafter. Oh God, don't open that letter. To burn it, I think would be better. I got a call from the master. Disaster, disaster, disaster, disaster, disaster. Ja, das war eigentlich nicht der Song, den ich spielen wollte. Kleines technisches Problem. Das passiert den was ihr davor gehört habt, das war auf jeden Fall der richtige Song. Das war Lie of Liberty von Incendiary, die ihr wahrscheinlich alle schon kennt. Gerade frisches neues Album veröffentlicht, obwohl so frisch, also klingt auch ein bisschen, Tobi gesagt, wie Limp Bizkit. Das Album ist auf jeden Fall gerade rausgekommen. Change the Way You Think About Pain. Und danach habt ihr The Pigeons gehört. Und der Song, den ich eigentlich spielen wollte, war Bird Brain Gang, weil Bird Brain Gang heißt auch das Album. Aber stattdessen habt ihr den letzten Song von der Platte Master Disaster gehört, der sehr lang ist und deswegen haben wir ihn gerade ausgeblendet. Die anderen, würde ich sagen, Songs der Platte gehen teilweise ein bisschen mehr nach vorne. Die The Pigeons sind eine Band aus London. Wir wissen nicht, wie sie aussehen, weil sie Taubenmasken tragen und sie haben ein Album aufgenommen, wo es um Taubensachen geht. Ich muss sagen, thematisch nicht so mein Fall, aber musikalisch sehr gut. Ja, thematisch liebe Grüße an Bianca und Thomas, falls ihr uns hört. Der Song war für euch. Tobi, jetzt nochmal Musik für Leute mit weiten Hosen. Mit weiten Hosen und Turnschuhen und Leute, die keinen Hexenschuss haben, also sich auch sehr gut bewegen können, im Gegensatz zu mir. Los Angeles Straight Edge, Band heißt Firestarter, genauso klingt die Musik. Song heißt Shame, ist von ihrer Split mit Madhouse und danach geht's auch weiter mit Hardcore, Hardcore Devotion von Borrowed Man. Falls ihr euch das nicht merken könnt, schaut's doch irgendwann mal bei uns auf Bandcamp nach. Aber jetzt erstmal Turnschuh Hardcore, nur für euch bei Nice Kids. Arrogant gaze, through an avenue. Yes, zweimal Hardcore, zwei Minuten. Wir sind schnell, wir brauchen noch ein bisschen Zeit. Viele Lieder, wir sind fast am Ende von der Sendung schon wieder. Deswegen reden wir ein bisschen schneller. Und wie gesagt, ihr könnt unsere Playlist nachgucken und nachhören bei unitedkidsradio.bandcamp.com oder noch eine Woche im Bermudafunk in der Mediathek, bermudafunk.org. Ihr hört das Freie Radio Rhein-Neckar auf 89,6 MHz in Mannheim und 105,4 MHz in Heidelberg. Ihr könnt uns außerdem bei Instagram folgen oder bei Facebook. Bei Facebook hat es den Vorteil, dass ihr immer die Einladungen bekommt zu den quasi, bevor eine Radiosendung gesendet wird, falls ihr euch das nicht merken könnt, zweiter Sonntag im Monat, 14 bis 15 Uhr. Da werden auf jeden Fall auch nochmal die Tracklists mit teilweise auch Verlinkungen direkt zu den Bands Full Service für euch gepostet. Und unsere alten Sendungen findet ihr unter mixcloud.com/unitedkids. So, ich habe jetzt noch einen Song dabei. Das ist, glaube ich, mein Lieblingssong aus der heutigen Sendung. Ich würde sagen, dieses Album, Straight on the Way, für mich Album des Sommers zu werden. Ihr merkt, ich bin krass wetterabhängig. Ich kann quasi, ich bin dem Wetter komplett hilflos ausgeliefert. Wenn das Wetter umschlägt, muss ich andere Musik hören, kann man nichts machen. Es geht um eine Band aus Chicago, Stuck heißen die. Es ist nicht ihr erstes Album, aber vielleicht ihr geilstes Album. Freak Frequency, Ende Mai rausgekommen. Und ihr hört den Song Time Out, vielleicht auch bald euer Song des Sommers. Taylor Health aus Seattle mit Blinding Hour von ihrer Platte Content Oscillator. Das war United Kids, die Punk- und Hardcore-Radio-Show im Bermuda-Funk. Ihr habt die Sendung vom 11. Juni 2023 gehört, live von einer Wiederholung. Wir kommen zurück am zweiten Sonntag im Monat Juli, 9.7.2023. Bis dahin viel Spaß, hört euch unsere alten Sendungen an, wenn euch langweilig ist, oder macht was Schönes. Tobi und Carmen sagen Ciao Kakao. Mit Motormaus und More Time, die hätten wir auch gerne mit noch ein paar Songs, aber egal, More Time. I trust you not to blame, but